Erster Jesus erzählt eine Geschichte, ein Mann hat einen Garten mit Weintrauben gemacht. Er hat einen Zaun darum gebaut. Er hat einen Platz zum Weinmachen gemacht und einen Turm gebaut. Dann hat er den Garten an Arbeiter gegeben und ist weggegangen. Zweiter, als es Zeit war, schickte der Mann einen Diener zu den Arbeitern. Der Diener sollte etwas von den Weintrauben holen. Dritter, aber die Arbeiter haben den Diener genommen und geschlagen. Dann haben sie ihn ohne etwas zurückgeschickt. Vierter, der Mann schickte einen anderen Diener. Die Arbeiter haben ihn auf den Kopf geschlagen und ihn schlecht behandelt. Fünfter, der Mann schickte noch einen Diener. Die Arbeiter haben ihn getötet. So haben sie es auch mit vielen anderen Dienern gemacht. Einige haben sie geschlagen, andere getötet. Sechster, der Mann hatte noch einen Sohn, den er sehr liebte. Er schickte ihn als letzten zu den Arbeitern. Er dachte, vor meinem Sohn werden sie Angst haben. Siebter, aber die Arbeiter sagten zueinander, das ist der Sohn, der alles erben wird. Kommt, wir töten ihn. Dann gehört der Garten uns. Achter, sie nahmen den Sohn, töteten ihn und warfen ihn aus dem Garten. Neunter, was wird der Besitzer des Gartens tun? Er wird kommen und die Arbeiter töten. Dann wird er den Garten anderen Leuten geben. Zehnter, habt ihr das nicht in der Bibel gelesen? Dort steht, der Stein, den die Bauarbeiter nicht wollten, ist jetzt der wichtigste Stein geworden. Elfter, der Herr hat das gemacht. Wir finden das sehr gut. Zwölfter, die Leute wollten Jesus fangen, aber sie hatten Angst vor den vielen Menschen. Sie wussten, dass Jesus diese Geschichte über sie erzählt hatte. Deshalb ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. 13. Einige Pharisäer und Anhänger von König Herodes gingen zu Jesus. Sie wollten ihn mit einer Frage fangen. 14. Sie sagten, Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst. Du achtest nicht auf die Meinung der Leute. Du lehrst den richtigen Weg von Gott. Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir Steuern zahlen oder nicht? 15. Jesus kannte ihre falschen Absichten. Er sagte, warum versucht ihr, mich zu fangen? Gebt mir eine Münze, damit ich sie ansehen kann. 16. Sie gaben ihm eine Münze. Jesus fragte, wessen Bild ist das? Und was steht darauf? Sie sagten, das ist das Bild des Kaisers. 17. Jesus sagte, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Die Leute waren sehr überrascht über das, was er sagte. 18. Einige Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie glaubten nicht, dass die Toten wieder leben werden. Sie fragten Jesus, 19. Meister, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt und seine Frau keine Kinder hat, soll der Bruder des Mannes die Frau heiraten. So bekommt der verstorbene Mann doch noch Kinder. 20. Es gab einmal 7 Brüder. Der erste Bruder heiratete eine Frau und starb. Er hatte keine Kinder. 21. Der zweite Bruder heiratete die Frau und starb auch. Er hatte auch keine Kinder. 22. So war es auch mit den anderen Brüdern. Keiner von ihnen hatte Kinder. Am Ende starb auch die Frau. 23. Wenn die Toten wieder leben, wem gehört dann die Frau? Alle 7 Brüder waren ja mit ihr verheiratet. 24. Jesus sagte, ihr irrt euch, weil ihr die Bibel nicht versteht. Ihr kennt auch die Kraft Gottes nicht. 25. Wenn die Toten auferstehen, heiraten die Menschen nicht. Sie sind dann wie Engel im Himmel. 26. Habt ihr nicht in den Büchern von Mose gelesen? Dort steht, wie Gott zu Mose am Dornbusch sagte, ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. 27. Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. Ihr irrt euch sehr. 28. Ein Mann, der die Bibel gut kannte, kam zu Jesus. Er hatte gehört, wie Jesus mit den anderen Leuten sprach. Er fand, dass Jesus gut geantwortet hatte. Deshalb fragte er Jesus, welches Gebot ist das Wichtigste? 29. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, hört, ihr Leute von Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft. 31. Das zweite Gebot ist: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, es gibt kein wichtigeres Gebot als diese beiden. 32. Der Mann sagte: Meister, du hast recht. Es gibt nur einen Gott. 33. Es ist wichtiger, Gott mit ganzem Herzen, Verstand und Kraft zu lieben. Und es ist wichtiger, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, als alle Opfer zu bringen. 34. Jesus sah, dass der Mann gut geantwortet hatte. Er sagte: Du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach traute sich niemand mehr, Jesus Fragen zu stellen. 35. Jesus lehrte im Tempel. Er fragte: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus ein Nachkomme von David ist? 36. David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt: Der Herr sagte zu meinem Herrn: Setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde besiegt habe. 37. David nennt ihn selbst Herr. Wie kann der Christus dann sein Nachkomme sein? Die vielen Leute hörten Jesus gerne zu. 38. Jesus lehrte: Passt auf die Schriftgelehrten auf. Sie gehen gerne in teuren Kleidern herum. Sie wollen auf den Marktplätzen gegrüßt werden. 39. Sie wollen die besten Plätze in den Synagogen und bei Festen haben. 40. Sie nehmen das Geld von armen Witwen weg und beten lange, um wichtig auszusehen. Gott wird sie dafür streng bestrafen. 41. Jesus saß beim Opferkasten. Er sah, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute warfen viel Geld hinein. 42. Dann kam eine arme Witwe. Sie warf 2 kleine Münzen hinein. Das ist sehr wenig Geld. 43. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten geworfen als alle anderen. 44. Denn die anderen Leute haben nur etwas von ihrem vielen Geld gegeben. Aber die Witwe ist arm und hat alles gegeben, was sie hatte.